Zuversicht auf den getreuen Gott bericht. Ruht meine Hoffnung feste. Ich habe meine Zuversicht auf den getreuen Gott bericht. Ruht meine Hoffnung feste. Ich habe meine Zuversicht auf den getreuen Gott gericht. Da ruht meine Hoffnung feste, da ruht meine Hoffnung feste, da ruht meine Hoffnung feste. Zuversicht auf den getreuen Gott gericht. Da ruht meine Hoffnung, da ruht meine Hoffnung, da ruht meine Hoffnung feste. Ich habe meine Zuversicht auf den getreuen Gott gericht. Da ruht meine Hoffnung feste, da ruht.